Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Noch ein neuer Robin Hood-Streifen kommt diese Woche ins Kino. Die Story ist einfach nicht totzukriegen. Aber was kann ein weiterer König der Diebe eigentlich noch hinzufügen, was all die Costners, Connerys und Errol Flynns nicht schon gezeigt hätten? Hartwig Tegeler mit einer Top 5 von 1912 bis heute. Lust auf den Film? Es ist Robin Hood? Sicher. Robin! Er ist einer meiner Helden. Robin, immer noch nicht tot? Nein, natürlich nicht. Nie. Würden Sie jetzt den Film starten? Platz 5. Errol Flynn in Robin Hood, König der Vagabunden von Michael Curtis und William Keighley 1938. Das mit der Freiheit. Ich lebe mit ein paar Freunden hier in den Wäldern. Das ist natürlich der Kern des Robin Hood-Mythos. Wir haben alles, was wir uns wünschen. Freiheit und Abenteuer im Sherwood Forest. Robin Hood, hier ist er am frechsten. Wobei dieser 80 Jahre alte, wunderbar sinnliche Mantel- und Degenfilm seine Magie entfaltet durch die Choreografie der Bewegung und des Tanzes in und unter Bäumen mit Schwert und Pfeil und Bogen. Bilderkinetik. Der Held in grünen Strumpfhosen schwebt, springt, tanzt und prügelt sich ganz und gar frei von sozialen wie physikalischen Beschränkungen. Kein Action, sondern eher akrobatischer Film und eine verdammt hohe Messlatte für alle folgenden Robin Hoods. Platz 4. Kevin Costner in Robin Hood, König der Diebe von Kevin Reynolds 1991. Der Messlatte, konnte diese Robin-Variante inklusive einer 90er-Jahre-Föhnfrisur des Helden nicht gerecht werden, auch wenn Kevin Costner sich als Mittelalter-Actionheld in Nottingham und im Sherwood Forest reichlich bemüht, dem Mythos gerecht zu werden. Doch sein volksheldenhafter Kampf für Arme und Entrechtete wirkt vor allem dekorativ und popkulturell angestrengt. Viel, viel lieber diese durchgeknallte Robin Hood. Drag Queen. Ha, ha, ha. Ganz reizend. Platz 3. John Cleese in Time Bandits von Terry Gilliam 1981. Ha, ha, ha. Die Zeitreisenden und ihr 11-jähriger Reisegefährte Kevin beim Trip durchs Universum schlagen im Sherwood Forest bei der Bande eines Herren auf. Hello, ich bin Hood. Den Kevin verehrt als Rächer der Enterbten und Armen und so. Aber was er hier vorgeführt bekommt mit diesem gackerhaften Lachen. Habt ihr sie denn schon kennengelernt? Wen? Die Armen. Die Armen? Oh, ihr müsst sie auf jeden Fall kennenlernen. Sie sind so charmant. Gegen Terry Gilliams Persiflage auf den englischen Volkshelden und dessen Mythos kommt Mel Brooks mit seiner Parodie in Robin Hood, Helden in Strumpfhosen, rund eine Dekade später, 1993, nun wirklich nicht gegen an. Jungfer? Doch nun? Jungfer? Nun müssen wir natürlich noch über Robin und seine Angebetete reden. Marion. Die gehört zu ihm wie Lois Lane zu Superman, / Clark Kent oder Hermine zu Harry Potter. Platz 2. Russell Crowe in Robin Hood von Ridley Scott 2010. Die Beziehung zwischen Robin und Marion, sozusagen hinter dem wie immer bei Ridley Scott perfekt inszenierten Schlachtengemälde, schwelt und brodelt. So zumindest behauptet, zwischen Anziehung und Abstoßung. Ich schlafe mit einem Dolch. Wenn ihr es auch nur erwägt, mich zu berühren, trenne ich euch von eurer Männlichkeit. Danke für die Warnung. Doch was wir dann sehen, ist eines dieser vermaledeiten filmgeschichtlichen Beispiele dafür, wie die Chemie zwischen zwei Hauptdarstellern einfach nicht funktioniert. Bei Kate Blanchett als Marion hat man jedenfalls immer das Gefühl, dass sie nicht den blassesten Schimmer hat, was sie an der Seite dieses Russell Crowe Robin Hoods denn nun spielen soll. Der grummelt hingegen permanent vor sich hin. Nö, Liebe ist hier nicht zu finden. Das pure Gegenstück zu Sean Connery und Audrey Hepburn. Platz 1. Sean Connery in Robin und Marian von Richard Lester, 1976. Die düstere Geschichte über die Rückkehr des alten Kreuzzugritters Robin Hood nach 20 Jahren in die alte Heimat fegt die federleichte Errol Flynn-Variante mit einer ganz eigenen Interpretation beiseite. Robin Hood ist hier traumatisierter Krieger, der den eigenen Mythos zum Lachen findet. Wir haben Helden aus uns gemacht, Johnny. Wo immer wir auch hinkommen, will man was hören über eure großen Taten. Wir haben nie welche begangen. Das kann ich mir denken. Nur ist da eben dann noch Marion. Grandios, Audrey Hepburn, die während Robins Abwesenheit zur Nonne wurde. Nonne? Das ist doch nicht möglich. Eine wunderbare Altersliebe entfaltet sich neu, bis zum bitteren Ende. Und so wie sich Robin keine Illusionen über die blutige Welt draußen macht, so wenig macht sich Marion irgendwelche über ihren Geliebten, dessen Zeit vergangen ist, endgültig. Mit letzter Kraft schießt der sterbende Robin Hood, Marian ist schon tot neben ihm zusammengesunken, ein Pfeil durchs offene Fenster und bittet seinen alten Gefährten Little John, Marian und ihn dort zu begraben, wo der Pfeil landet. Das ist wirklich Filmliebe.